Offiziell bin ich in Stettin wegen der Blosseregulierung. Ich muss zum Minister. Was denn passiert? Die hetzen den Tamburius gegen uns. Hetze ich die Minister, hoffentlich erwische ich den. Und für morgen in Stolpe. Drehen, winden, ausweichen und noch was, Stein. Ja. Der Frerksen soll sich möglichst wenig auf der Straße sehen lassen. Gut. Also dann, Kinder, bis morgen Abend. Guten Tag, was wünschen Sie? Ich bin noch hier richtig wie die Zeitung. Sind Sie? Ich bin die Bauer Kading und Caroline Horst. Und wer sind Sie? Ich bin Stuff, Hermann Stuff. Dann sind Sie mein Mann. Ich dachte schon, ich wäre wie die Nachrichtenland. Nein, Sie sind hier auf der Chronik. Worum geht's denn? Durum, geil dat. Hui. Das ist die Zwilling von dem Stock. Ist das ne Waffe? Das soll ne Waffe sind? Ich trug den Stock zum Gehen, aber die Schupo hat mich den auf die Hand schlagen an dem Montag. So gar nicht mit dem Kopf und der Plaster. Wegnommen! Hätten Sie mir denn, das wir ne gefährliche Waffe? Tja, und was sollten wir nun? Diesen Brief, denn sollen Sie aufdrucken. Mein voller Name drinne. Das ist ein offener Brief an die Stadtverwaltung Altholm mit der achttägig befristeten Forderung, den schuldbeladenen Polizeioberinspektor Frerksen und den schuldbeladenen Bürgermeister Garay sofort zu entlassen, widrigenfalls die Landwirtschaft zur Selbsthilfe schreiten wird. Bisschen scharf, was? Das passt doch fein, voller Name drunter. Damit kannst du doch gar nicht beweisen, dass dein Eingesandt echt sind. Wer ist dieser Mensch? Das ist gewissermaßen mein Bleistiftspitzer. Gib mir meinen Wischfeller! Sie Tintenschmierer! Sie seid genauso ihr Moorschlöcker als der anderen auch! Dem ist der Bleistiftspitze an die falsche Kehle gekommen. Ja, der wird deine Fotos gerochen haben von der Ochsenfindung. Ivo, der Brief wäre eine Bombe. Ja, schade. Der Mann ist gut. Was krieg ich, wenn du ihn kriegst? 100? Anzahlung 20? Max. Max! Seite Inserat mit dickem schwarzen Rand. 20 Mark, mehr wollte er nicht ausgeben. Meine 100. Gut, gut. War's schwer? Er ist saufen gewesen bei Tante Lieschen in der Hinterstube, wo die Bauern immer hingehen. Ja. Ich habe auf dem Hof gestanden, ein paar Stunden. Man kann durchs Fenster den Lokus sehen. Hab gewartet, bis er besoffen genug war. Dann habe ich ihm seinen Kopf gehalten beim Kotzen. Der Wisch steckte noch in der Außentasche. Hat er dich erkannt? Ich denke nicht. Die 20 Mark, die ziehe ich dir aber ab. Hier, 80. Ich schwöre dir, das war die letzte Drecksarbeit, die du für mich gemacht hast. Ich glaube, ich tauge nur noch für Drecksarbeit. Kleine Zirkus Monte hat die letzte Vorstellung gegeben. Die Tiere sind unruhig. Sie wittern Aufbruch, weiterziehen. Der Direktor hat Kassensturz gemacht. Dieses Jahr ist Altholm eine verheerende Pleite gewesen. Und lieber heute als morgen weg aus dieser Stadt. Da brennt das Pflaster und wer weiß, was noch passieren wird. Nur weg.